Band 3, Kapitel 12 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 12. Mit sehr verschiedenartigen Empfindungen nahmen die Hauptstadt und das Reich die Nachricht auf, dass der Herrscher eine allgemeine Kirchenversammlung nach Byzanz berufen habe, auf der Bischöfe und Priester der katholischen Kirche, wie aller christlichen Sekten, aber auch Lehrer der Juden erscheinen und ihre Lehrmeinungen in einem Religionsgespräch vertreten sollten. Der Imperator selbst behielt sich Vorsitz und Leitung vor, um, wie er verkünden ließ, die Freiheit jeder Meinung, den unparteilichen Gang der Verhandlungen zu sichern. Am meisten erstaunt waren über diesen Beschluss Julians nächste Freunde, Jovian und Serapio. Lysias hatte schon lange die Hauptstadt verlassen und seine Amtstätigkeit zunächst in den Provinzen Pontus und Bithynien begonnen. Bei dem Lustwandeln in dem Haine der Artemis vor dem Westtore der Stadt blieb Serapio plötzlich stehen und fragte: »Warum tust du das, o Julian?« »Was?« »Das mit den vielen Geistlichen.« »Ja«, unterstützte Jovianus lebhaft die Frage, »warum? Denn an Erfolg glaubst du ja doch nicht.« Mit feinem Lächeln antwortete der Schalk: »Und warum nicht? Irgendein Erfolg wird schon herauskommen. Aber bitte beschleunigt eure Schritte. Die Arbeit ruft mich in den Palast zurück. Unter all den vielen Dingen, daran es mir gebricht, steht obenan die Zeit.« »Desto mehr wundert mich«, sprach Serapio grob, »dass du sie so vergeudest.« »Denn der Tag dieses Konzils ist ein verlorener«, schloss Jovian. »Wer weiß, ich gebe doch die Hoffnung nicht auf.« »O, du arger Spötter«, schalt Serapio, »nicht gerade, dass sie sich gegenseitig bekehren oder, was fast noch erwünschter wäre, gegenseitig auffressen, aber ein versöhnlicheres, friedlicheres Verhalten untereinander ist doch vielleicht die Folge.« »Das glaubst du selbst nicht«, zweifelte Serapio. »Sieh nur, wie er den Kopf zur Seite zieht und scheinbar den Bart streichend den lächelnden Mund mit der Hand verbirgt«, zweifelte Jovian. »Ei, sie sollen hier Duldung lernen und Nächstenliebe.« »Die Katholiken von den Ketzern?«, fragte Jovian. »Oder umgekehrt?«, zweifelte der Franke. »Beides wird schwer halten.« »Nein, sondern alle von uns Hellenisten. Und übrigens, wenn das Gegenteil erreicht werden sollte, wenn die alten Feinde, stehen sie sich nun alle gegenüber und hört jeder die verhasste Lehre des andern, in tobenden Streitzorn ausbrechen, heißer als je zuvor?« »Nun, dann?« »Ja, was dann?«, forschte Serapio. »Denn das wird doch höchstwahrscheinlich geschehen.« »Dann ist's erst recht gut«, lachte Julian nun laut auf. »Dann erwahrt sie sich wieder einmal die vielgepriesene Liebe, Milde, Einigkeit der Kirche vor den Augen der ganzen Welt. Und ganz besonders vor den meinen. Diesen Augen aber ist ihnen bei dem vielen Verdruss, den ihnen die Galiläer tagtäglich bereiten, nicht auch einmal eine kleine Freude durch die Galiläer zu gönnen?« An dem bestimmten Tag eröffnete der Augustus die Versammlung, zu der in heiligem Eifer die frommen Väter aller Bekenntnisse, auch Vertreter des Judentums, in so großer Menge aus allen Provinzen des Reiches zusammengeströmt waren, dass keine Basilika sie aufzunehmen vermochte. So war von vornherein das Anstößige ausgeschlossen, dass der hellenistische Imperator in einem christlichen Gotteshause den Vorsitz einnahm. Und auch die Frömmsten konnten nicht dawider eifern, dass aus dem Grund solch zwingender Not die Beratungen in ein weltliches Gebäude verlegt wurden. Man wählte den weitesten Raum, der in der Hauptstadt zu finden war, die Säulenhalle des vom großen Konstantin erbauten Gymnasiums. Zartfühlig ließ Julian aus dem Haus und dem umgebenden schönen Hain für diesen Tag die Götterbilder entfernen, welche Artemidor auch hier bereits wieder aufgestellt hatte. »Ich bin der Wirt, ich darf nicht unwirtlich scheinen«, sprach er, »nicht meine ohnehin so leicht reizbaren Gäste verletzen.« Bis auf den letzten Platz waren die Stühle und Bänke besetzt, die in sieben Reihen hintereinander aufgestellt einen Halbkreis bildeten, geöffnet gegen den purpurbehangenen Thron, den der Herrscher, gekleidet in die volle Festgewandung des Imperators, nun feierlichen Ganges beschritt. Zu Füßen des auf mehreren Stufen erhöhten Sitzes nahmen die ersten weltlichen Würdenträger Platz. Eine Schar von Kriegern, meist blondhaarigen, Julian selbst hatte sie ausgesucht, stand in vollen Waffen, befehligt von Sigiboto und Sigibrand, hinter dem Thron, und draußen, vor dem nun geschlossenen Eingang, in dem weiten Garten, waren 2000 weitere unter Gariso und Eckhart aufgestellt. Lange musterte Julian die Versammlung schweigend. Manch hochehrwürdige Gestalt, manch edles, vergeistigtes Antlitz erschaute er, aber auch viele Eiferer, deren Züge von Glaubenshass und Verfolgungswut, von Rachgier und von anderen übelen Leidenschaften entstellt, durchaus nicht Frieden atmeten oder ankündeten. Endlich hob der Imperator an. Ehrwürdige, fromme, ja vielleicht zum Teil schon heilige Väter der Kirche, Häupter der verschiedenen Lehrmeinungen, auch ihr, o weise Lehrer der Juden, ich heiße euch alle willkommen. Ich habe euch hier versammelt, euch Gelegenheit zu geben, eure Glaubenssätze vorzutragen und zu vertreten. Ich wünsche, aber ich wage, nach früheren Erfahrungen, freilich nicht stark zu hoffen, hier spielte kaum merklich ein Lächeln um den feinen Mund, dass aus euren Verhandlungen, wenn auch nicht Versöhnung, doch gegenseitige Duldung hervorgehen möge. Bevor ihr beginnt, möchte ich euch, als Mahnung, ein paar Sätze vorlesen, die sich in einer eben veröffentlichten Geschichte unserer Tage finden. Ihr Verfasser ist der ausgezeichnete Grieche Ammianus Marcellinus, dessen Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit noch niemand bezweifelt hat. Seine Worte sind vielleicht geeignet, jenen geistlichen Stolz ein ganz klein wenig zu dämpfen, den manche Zeitgenossen euch, heilige Bischöfe, gewiss mit Unrecht vorwerfen. Ein wenig Demut ist gewiss uns allen, auch mir gebricht es leider daran, zu wünschen. Und wo die Demut fehlt, da ist so recht am Platz die Demütigung. Ammianus also schreibt, gib die Rolle bitte, Serapio. Nicht reißende Bestien, nicht Raubtiere zerfleischen sich untereinander mit solcher Wut wie die Christen verschiedener Bekenntnisse. Hätte Marc Aurel unsere Tage erlebt, nicht von den zanksüchtigen Juden in Ägypten, von den sich zerreißenden Christen hätte er sein berühmtes Wort gesprochen. O Markomannen, Quaden und Sarmaten, endlich habe ich noch ärgere Wüteriche gefunden, als ihr seid. Ferner, Papst Liberius und Papst Felix II. Streiten schon lang miteinander um den römischen Bischofstuhl. Da wurde neulich in der Basilika des Sicinius, wo sich die römische Christenschaft zum frommen Gottesdienst zu versammeln pflegt, an einem Tag 137 Menschen erschlagen. Aber das ist ja nur ein kleines Vorfrühstück des Glaubenseifers gewesen. Stattlich war seine Hauptfestmahlzeit hier, in der Stadt Konstantins. Das erste Blut, das die neue Hauptstadt befleckte, von Gläubigen aus Gläubigen um des Glaubens willen, ward es vergossen. Vor kurzem lieferten sich die beiden Bischöfe von Byzanz, Paulus der Katholische und Makedonius der Arianische, eine regelrechte Schlacht in diesen Straßen. Auf dem Platz vor der Bischofskirche allein lagen 3150 Tote. Der Magister Equitum Hermogenes, der Frieden stiften wollte, ward von den Katholischen aus seinem brennenden Palast an den Füßen durch die Straße geschleift und die Leiche auf das Scheußlichste, sehr unanständig, verstümmelt. Aber als später die Arianer gesiegt hatten, erfanden sie eine hölzerne Hebelmaschine, mit der sie den gefangenen Katholiken die Zähne des geschlossenen Mundes aufbrachen und nun die arianisch geweihte Hostie ihnen in den Schlund hinabzwängten. Katholischen Jungfrauen verbrannten sie die Brüste mit glühenden Eierschalen oder quetschten sie ab mit scharfen Brettern. Die Arianer in Edessa sind vor 3 Monaten über andere Galiläer, die Valentinianer, hergefallen und haben mit Mord und Brand gegen sie gewütet. Der Statthalter beantragte die in den Gesetzen gedrohte Todesstrafe gegen die Überführten, aber ich halte alle glaubenswütigen Galiläer für nicht ganz zurechnungsfähig und habe sie begnadigt. Nur ihr Vermögen ward eingezogen, die Verletzten zu entschädigen. Bald darauf hat die katholische Sekte der Novatianer in Paphlagonien 4000 römische Legionäre erschlagen. Ihr werdet nun vielleicht zugeben, heilige Väter, der Staat muss doch ein wenig den Kopf schütteln über eine Religion der Liebe, welche so befremdliche Früchte zeitigt. So sagt Ammianus nicht zu viel mit den Worten, der Hass der Christen untereinander übersteigt die Wut reißender Bestien gegen den Menschen. Aber er ist Hellenist, werdet ihr sagen. Wohl, so führe ich ein Wort eines eurer Bischöfe an, jenes liebenswürdigen Gregor von Nazianz. um dessen Beifall ich mit so geringem Erfolg ringe. Er sagt, alle Grazien standen an seiner Wiege und daneben der Engel der Nächstenliebe. In seiner jüngsten Schrift, ich studiere so gern seine an Kraftworten reiche Sprache, ohne sie doch erreichen zu können. Das Königreich des Himmels, das ist nämlich die Kirche, ist durch Zwietracht in ein Chaos, in einen nächtlichen Orkan, ja sogar in die Hölle selbst umgewandelt. Dieser Freund der Wahrheit hat auch in einer Predigt behauptet, es ist die dritte in seiner jüngst veröffentlichten Sammlung, ich habe sie mir sofort, wegen der starken Nachfrage, gekauft, obwohl sie ziemlich teuer ist, da meine galiläischen Untertanen jeder Lehrmeinung so was gern lesen. Ich, Julianus, pflege ziemlich häufig, Knaben und Mädchen zu schlachten, aus ihrem Blut die Zukunft zu erforschen. Die Leichen lasse ich dann, wie ich erfuhr, in die Flüsse versenken. Warum ich ihn nicht bestrafe, diese Schriften nicht unterdrücke, fragen meine Freunde. Oh nein, ich freue mich darüber, dass ein Feind von uns Hellenisten trotz hoher Weihen so lügt, so hasst und so verleumdet. Übrigens, Gerechtigkeit vor allem. Die Rechtgläubigen treiben es nicht ärger als die Arianer und die anderen Ketzer. Man kann Homoiousios sagen oder Homoousios und gleich streitsüchtig, blutdürstig und verfolgungswütig sein. Zu vielen Tausenden habt ihr euch gegenseitig geschlachtet. Aber hören wir weiter unseren trefflichen Ammian. Es gibt, sagt er, ausgezeichnete Bischöfe in den Provinzen, aber in Rom und in anderen Großstädten bieten sie die ganze Kraft ihrer Lungen nur zum Zanken auf. Sie sammeln sich Schätze aus den Spenden alter Weiblein, zeigen sich nur in prachtvollen Gewanden, die alle Augen auf sich ziehen, und ihre schwelgerischen Gastmahle überbieten die Tafeln der Könige. Und ein frommer Kirchenvater, Eusebius von Caesarea, klagt, dass unaussprechliche Heuchelei und Verstellung es unter den Christen zum höchsten Grade der Bosheit gebracht haben. So schreibt er wörtlich. Es sind euer überhaupt ein bisschen viele. 1800 Bischöfe zählt man in meinem Reich. Diese 1800 haben, berichtet Ammian, behufs ihrer Verständigung in 22 Jahren 19 Kirchenversammlungen gehalten. Verständigt habt ihr euch, wie es scheinen will, dabei nicht erheblich. Wohl aber, klagt Ammian, durch das Hin- und Herfahren die ganze Post des Staats zugrunde gerichtet. Also, oft bekenne ich's, und ihr wisst es ja von mir, ich kann euch nicht so recht lieben und auch euch nicht glauben. Aber wie könnt ihr mir aus meinem Unglauben einen Vorwurf machen, da ihr selbst lehrt, den Glauben kann man weder erlernen noch erzwingen. Er ist eine freie Gnade, die am Menschenherzen Gott wirkt, der von Ewigkeit her im Voraus weiß, also unabänderlich vorher bestimmt hat, welche Seelen er so begnadigen wird. Ich zähle offenbar nicht zu den Begünstigten. Bin also im Voraus von Ewigkeit her zur Hölle verurteilt gewesen, bevor ich geboren ward, bevor ich in die Möglichkeit kam, eure Lehre anzunehmen oder zu verwerfen. Vernehmt zum Schluss noch, was ich neulich den Bostrenern geschrieben habe. Es gilt euch allen. Wie viel besser als Constantius behandle ich die Priester und Bischöfe der Galiläer. Er hat sie in Scharen verbannt, Athanasianer und andere, so daß in Samosata, in Kyzikus, in Paphlagonien, Bithynien, Galatien gar keiner mehr zu finden war, hat eure Kirchengüter eingezogen, ich habe allen die Rückkehr verstattet, allen die Güter zurückgegeben, ja den wackeren Bischof Aetius von Ephesus hier, der sich um den Frieden zwischen den Seinen und den Hellenisten bemüht, habe ich längst als meinen Gast hierher geladen. Nur lasse ich euch nicht, wie das früher geschah, untereinander und gegen uns Götterverehrer wüten. Gerade darüber aber toben viele von euch, freveln gegen die Götter und gegen unsere Gesetze. So wenig zwinge ich einen Galiläer an unsere Altäre, dass ich vielmehr von jedem, der zu den Göttern zurückkehren will, vorher Buße, Entsühnung fordere, Reinigung an Leib und Seele, die er durch den Abfall zu den Gräbern befleckt hat vor den hochheiligen Göttern. Aber viele Bischöfe, die nun seit Jahrzehnten geherrscht haben, wollen nicht aufhören zu herrschen, Gericht zu halten, alten Weiblein Testamente zu diktieren, Erbschaften an sich zu reißen. Ja, häufig hetzen sie das dumme Volk und lassen es mit Steinen werfen auf unsere Götterbilder. Und doch ermahne ich immer wieder und wieder, vergeltet nicht den Galiläern Gewalt mit Gewalt. Nicht Hass, Mitleid verdienen sie, belehren muss man sie, nicht verfolgen. Beginnt nun eure Verhandlungen. Diese unmittelbar zu leiten steht mir nicht zu. Ich übertrage dies Geschäft dem den Jahren nach Ältesten unter den Anwesenden. Es ist, wie festgestellt ward, Aetius, der ehrwürdige Bischof der Katholiken von Ephesus. Sofort erhob sich ein dumpfes, grollendes Murren auf den Bänken aller Andersgläubigen. »Ruhe, meine Lieblinge«, bat Julian, »einer muß es nun doch wohl sein.« Und bei jeder Wahl hätte der Rangstreit kein Ende genommen. »Übrigens bleibe ich hier, in eurer Mitte, und sollte, was ich aber durchaus nicht annehme, der Greise Aetius nicht mit voller Unparteilichkeit seines Amtes halten, so werde ich selbst eingreifen. Ich, von dem ihr wisset, dass ich all euren abweichenden Lehrmeinungen mit gleicher, nun sagen wir, mit gleicher Unvoreingenommenheit gegenüberstehe. Mit Schmerz vermisse ich aber manch teures Haupt. So meinen gütigen Gönner, meinen Mitschüler einst zu Athen, den vorbelobten, sanftmütigen Bischof Gregor von Nazianz, der in seiner jüngsten Schrift bewiesen hat, ich trage 9 lebendige Teufel im Leibe. Schade, dass er nicht kam. Es hätte mich doch so lebhaft angezogen, deren richtigen Namen zu erfahren und wo im Leibe mir jeder einzelne sitzt. Auch sind leider ausgeblieben, wohl zu stark miteinander selbst beschäftigt, die beiden heiligen Bischöfe, welche sich, wie vorher beklagt, seit nunmehr 6 Jahren um den heiligen Stuhl von Rom recht lebhafte Straßengefechte liefern. Felix den Zweiten und zumal den demutvollen Liberius, den ich an eine frühere Begegnung, eine selbstverständlich für mich selbst lehrreiche Unterhaltung über die Grenze von Kirchen und von Staatsgewalt, sowie über Urkundenverfertigung würde gern erinnert haben. Ich behalte mir vor, bei meinem längst geplanten Besuch bei ihm in Rom darauf zurückzukommen. Ich höre übrigens mit Bedauern, ihr Katholiken, dass Papst Liberius aus Menschenfurcht in der letzten Zeit des Constantius diesem zuliebe von dem katholischen Glaubensbekenntnis, dem von Nicäa, dem Athanasianischen, abgefallen ist und sich einer arianischen Sekte zugewendet hat. Ist er, der Irrgläubige, nun doch noch Haupt der rechtgläubigen Kirche? Aber das ist eure Sache. Verzeiht, ich bitte, die Frage. Allein auch ihn, den eben genannten, den berühmten Athanasius von Alexandria. Ja, ihr Arianer, brummt nicht. Berühmt ist er doch jedenfalls, und von Alexandria ist er auch. Nämlich, das heißt bald, zu Alexandria, bald von euch vertrieben, also von Alexandria weg. Auch Athanasius also nicht hier zu sehen, bedauere ich lebhaft. Umso tiefer beklage ich das, als ich beschlossen habe, zur Grundlage eurer Verhandlungen zu machen. Hier hielt er eine Weile inne und fuhr dann, als alle mit größter Spannung an seinem Munde hingen, mit erhobener Stimme fort, das von ihm verfasste und nach ihm benannte Glaubensbekenntnis, das Athanasianum von Nicäa. Da brach's los. Tobender, höllischer Lärm und wildes, wüstes, ohrenzerreißendes Geschrei. Mit Ausnahme der Katholiken und der Juden sprangen alle Anwesenden von ihren Sitzen, sprachen, riefen, zischten, schrien, brüllten zugleich gegen die Reihen der Katholiken hin, wütend und drohend auch gegen den Thron des Imperators. Der verzog keine Miene. Ruhig sah er in den brodelnden, schäumenden, hässlichen Kessel hinab. Nur ein Lächeln konnte er nicht ganz unterdrücken. Der Vorsitzende Aetius, der wackere Bischof von Ephesus, bemühte sich vergebens, die Ordnung herzustellen. Alle sprachen, schrien, zugleich mit den Händen dem Gegner bis nah an die Nase fuchtelnd. Ja, aus den Reihen der heißblütigen Afrikaner flogen schon als Wurfgeschosse gegen die Köpfe der katholischen Amtsgenossen die Papyrusrollen, auf welchen die heiligen Schriften verzeichnet standen. Ein neues Testament streifte mit scharfer Kante das Ohr des noch jugendlichen Bischofs Fortunatian von Aquileia. Er blutete stark. Lange hatte Julian von seinem erhöhten Thron herunter dem ausgebrochenen Wirrwarr zugesehen, ohne sich einzumischen. Er hatte sie recht lange gewähren lassen. Jetzt aber, als der verwundete Bischof auf den Werfer, Adherbal von Ruspe, mit geballten Fäusten losfuhr, gab er Sigiboto und Eckhard einen Wink. Die sprangen dazwischen und rissen die bereits Raufenden auseinander. Zugleich hob der Imperator den rechten Zeigefinger. Da schmetterte von dem hohen Bogengang oberhalb der Säulen herab der eherne Klang der römischen Tuba, das fromme, aber lebhafte Gespräch übertönend. Alle verstummten und sahen erschrocken nach oben. Todstille ward's in der weiten Halle. Nun erhob sich Julian vom Thron und sprach: »Nein, ihr frommen Herren, beruhigt euch. Es ist noch nicht die Posaune des Weltgerichts. Freilich wäre es kein Wunder, brächt es strafend über euch herein. Vergeblich bat ich euch, als ihr so, nun sagen wir, so angeregt, so eifrig wurdet, hört auf mich. Selbst trotzige Alamannen und wilde Franken haben auf mich gehört. Ihr nicht. Ihr gehorchtet nicht meinem Wort. So musst euch die Tuba mahnen. Haltet doch Frieden, ihr Herren. Kindlein, liebet euch doch untereinander, mahnte der Lieblingsjünger eures Gottes, statt euch die Ohren blutig zu werfen. Friede sei auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. So sangen ehemals die Engelein. Muss ich euch Bibelsprüche lehren, ich, der von 9 Dämonen besessene? Für heute muss ich's wohl aufgeben, euch zu versöhnen. Fast besorge ich, ihr werdet auch morgen, ja noch einige Jahrhunderte so fortstreiten. Streitet mit Gründen, aber ich bitte sehr, nur die feineren Fragen entscheidet mit Fäusten. Und die heiligen Schriften wirken doch nur innerlich, nicht äußerlich angewendet. Eure Gewissen sind frei, eure Lehren sind mir unantastbar. Wer aber den Frieden meines Reiches bricht, der wird lernen, irret euch nicht, auch der Staat lässt sich nicht spotten. Und da ich eurer Sanftmut nicht ganz trauen darf, nach dem eben Erlebten, kann ich euch nicht unbehütet auf die Straßen von Byzanz entlassen. Leicht könnte dort der heilige Eifer neu erwachen. Deshalb, Serapio, rufe die befohlenen Germanen dort vor, die anderen stehen draußen bereit, wird jeder von euch in seine Herberge geleitet von je 2 heidnischen Alamannen, Franken, Friesen, Sachsen, Quaden, Markomannen. Die werden gewiss nicht Partei ergreifen für Athanasius oder für Arius. Dir, Sachse Sigibrand, ich kenne deine Theologie, heute ward sie beinahe ihr angewandt, dir anbefehle ich den heiligen Bischof von Ruspeda. Aber sei auf deiner Hut, Kriegshauptmann, er ist ein streitbarer Herr, er wirft gar kräftig. Der rotblonde Riese in seinem Wiesentfell trat vor und legte nur leicht die Hand auf des Afrikaners Schulter. Der knickte zusammen. So führe mir, Serapio, die frommen Priester durch die Straßen von Byzanz, jeden mit einer Ehrenwache von 2 Heiden. Sonst könnte euer Ansehen leiden bei dem Volk, sähe es euch werfen, schlagen und raufen auf den Gassen. Friede sei mit euch. Ende von Band 3, Kapitel 12.